Okay. So for those who, you know, we want to make this service has been our prayer service. Dieser Gottesdienst ist immer unser Gebetsgottesdienst gewesen. We want it to be all the more the engine of our church. Und wir wollen, dass es noch mehr zum Motor dieser Gemeinde wird. So I want to get right into the message so we have enough time to pray for all kinds of things tonight. Und ich möchte jetzt gleich mit der Botschaft anfangen, damit wir genug Zeit haben zum Beten für alle möglichen Dinge. Okay, Matthew chapter 5. Matthäus Kapitel 5. We're continuing in our series on the Sermon on the Mount. Wir fahren fort mit unserer Serie über die Bergpredigt. And tonight we have Matthew chapter 5. Heute verse. Haben wir Matthäus Kapitel 5 Vers. Verse 5. Vers 5. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Now this verse might sound a little boring to you. Vielleicht kommt euch dieser Vers ein bisschen langweilig vor. Maybe poetical. Oder poetisch. But this verse is loaded. Aber der hat sehr viel Tragweite. So let's pray. Father, bless these words. Vater, segne diese Worte. To our hearts. In unserem Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Do you know that many Christians don't realize? Wisst ihr, dass viele Christen nicht erkannt haben, we're going to spend eternity with God, dass wir die Ewigkeit mit Gott verbringen werden, on earth. Auf der Erde. We all have this idea that when we die, we're going to go to heaven and we're going to be in heaven forever. Wir alle haben diese Vorstellung, wenn wir sterben, dann kommen wir in den Himmel und dann werden wir in alle Ewigkeit im Himmel sein. It's true. Das stimmt. But what they don't realize is heaven's coming down. Aber was die Leute nicht wissen ist, der Himmel wird herunterkommen. Und es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. And when God says, you shall inherit the earth, und wenn Gott sagt, ihr werdet das Land erben, he's talking about the new earth. Da spricht er von der neuen Erde. This is talking about our eternal possession. Da ist die Rede von unserem ewigen Besitz. Our eternal inheritance. Unserem ewigen Erbe. The meek shall inherit the earth. Die Sanftmütigen werden die Erde erben. So when we stand before the Lord and we have this new earth. Wenn wir vor dem Herrn stehen und wir diese neue Erde haben. 2 Peter chapter 3 says that the old earth will be burned like a ball of fire. Im 2. Petrus Kapitel 3, da steht, dass die alte Erde in einem Feuerball verbrannt werden wird. And it describes the New Jerusalem in Revelation chapter 22. Und in Offenbarung 22 wird 21 wird das neue Jerusalem beschrieben. The New Jerusalem comes down like a bride from heaven. Das neue Jerusalem kommt wie eine Braut aus dem Himmel herunter. The New Jerusalem is so huge. Und das neue Jerusalem ist so riesig. That we are not sure whether the measurements are the diameter or the circumference of the city. Wir wissen nicht, ob diese angegebenen Maße der Durchmesser oder der Umriss der Stadt sein werden. If it's the diameter of the city, wenn es der Durchmesser der Stadt sein then wird, the city is as big as from Vienna to Dublin, Ireland. Dann ist die Stadt so groß wie von Wien bis nach Dublin in Irland. And as high. Und auch genauso hoch. If it's just the circumference of the city, wenn es nur der Umriss ist der Stadt, then it's about the size of Germany, Poland, Czech, Austria, Switzerland all together. One city. Dann ist die ganze Stadt so groß wie die Schweiz, Deutschland bis Polen, eine Stadt. And that high. Und genauso it's hoch. It's huge. Riesig. So scholars believe that the new earth will have to be bigger. Deswegen glauben Schriftgelehrte, dass die neue Erde größer sein muss. If this city is going to sit on it. Wenn diese Stadt sich darauf befindet. Who knows what the new earth will be like? Wer weiß, wie die neue Erde ausschauen wird? No eye has seen, no ear has heard. Kein Auge hat es gesehen und kein Ohr gehört. Not even entered the mind of a person. Und das ist auch niemand in dem Sinn gekommen. The things that God has prepared for those who love him. Was Gott denen vorbereitet hat, die ihn lieben. In 1. Corinthians chapter 2. Im 1. Korinther 2. But the meek shall inherit the earth. Aber die Sanftmütigen werden das Land erben. This is very powerful, this word meekness. Und dieses Wort Sanftmut ist etwas sehr Mächtiges. When the Lord described himself in Matthew 11:29, als der Herr sich selbst beschrieb in Matthäus 11:29, he said, I am meek and humble of heart. Da sagt er, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. And we've studied this word praeotes in the Greek. Wir haben dieses Wort praeotes im Griechischen studiert. It means strength under control. Und es bedeutet beherrschte Stärke. It means I am submitted to God. Das heißt, ich ordne mich Gott unter. I restrain myself. Ich beherrsche oder beschränke from mich. Reacting. Dass ich nicht negativ reagiere. And if I react, I quickly rebound and go to God. Und falls ich es doch tue, kehre ich sofort um und gehe zu Gott. When the Lord came in Matthew chapter 21 into Jerusalem on the donkey, als der Herr in Matthäus 21 auf dem Esel in Jerusalem einzog, he was described as meek. Wurde er als sanftmütig beschrieben. Here comes your king, he is meek. Hier kommt dein König, er ist sanftmütig. Moses was described as the meekest man who ever lived. Moses wurde als der sanftmütigste Mann beschrieben, der je gelebt hat. Meekness is the opposite. Sanftmut ist das Gegenteil. Of me taking something by force. Davon, dass ich etwas mit meiner eigenen Kraft nehme. Right, the person who is not meek. Jemand, der nicht sanftmütig ist. Is a manipulator. Ist jemand, der manipuliert. Is a control freak. Jemand, der die anderen beherrschen will. A person who intimidates. Jemand, der die anderen einschüchtert. Person who is not meek is also jealous. Der ist auch neidisch und eifersüchtig. They are bitter. Bitter. Because it's not going their way. Weil es nicht so läuft, wie es gern hätte. But meekness submits itself to God. Aber die Sanftmut ordnet sich Gott unter. God is in control. Gott hat alles unter Kontrolle. And through faith, und im Glauben, I believe that God works all things to the good. Glaube ich, dass Gott alles zum Guten wendet. So I can trust him. Und deswegen kann ich ihm vertrauen. In Psalm 47 verse 4. Im Psalm 47 Vers 4. To give me my inheritance. Dass er mir mein Erbe geben wird. God will do it. Gott wird es tun. I can manipulate things. Ich kann manipulieren. I can see other people as competition. Ich kann die anderen als Konkurrenz ansehen. But why? Aber warum? In Genesis chapter 13, im ersten Buch Mose Kapitel 13, we have the story of Lot and Abraham. Da finden wir die Geschichte von Lot und Abraham. They had too many herdsmen. Sie hatten zu viele Hirten. And the land was, it was just too many for the land that they had. Sie waren einfach zu viele für das Land, das sie hatten. So Abraham does something very meek. Und dann tut Abraham etwas sehr Sanftmütiges. And he says, Lot, we're just too many of us. Und er sagt, Lot, wir sind einfach zu viele. Instead of saying, look, I am Abraham. Anstatt dass er sagt, schau mal her, ich bin der Abraham. Lot, listen to me. Und hör mir zu. Who's older? Wer ist der Ältere? You are. Du bist right. Der Ältere. Who's the uncle? Wer ist der Onkel? You are uncle. Du right. Bist der Onkel. Who did God speak to? Mit wem hat Gott gesprochen? You. Mit dir. Okay. Who okay. Should decide who gets what part of the land? Wer sollte entscheiden, wer welchen Teil des Landes bekommt? You. Du. Why? Warum? Because you are wiser. Du bist weiser. Because you walk with God. Du wandelst mit Gott. It's your choice. Es soll deine Entscheidung okay, sein. Okay, thank you Lot. Now that you understand that. Danke Lot. Jetzt, wo du das verstehst, werde ich entscheiden. And you will not be angry. Und du wirst nicht wütend But sein. Abraham did not do that. Aber das hat Abraham nicht getan. Having the right to choose, obwohl er das Recht gehabt hätte zu entscheiden, choose. Hat er Gott entscheiden lassen. And he said to Lot, Lot, you choose. Und er sagte zu Lot, Lot, du wählst. You look at the land around and you decide where you want to be. Schau dir das Land an und du entscheidest dich dann, wo du sein willst. And Lot looked at the valleys towards Sodom. Und Lot schaute sich die Ebenen gegen Sodom They were hin an. So watered and beautiful. Und da gab es sehr viel Wasser und sie waren sehr schön. You're gonna let me choose? Ich darf mir was aussuchen. You choose. Ja, du wählst you auch. You go east, I'll go west. Wenn du nach Osten gehst, gehe ich nach you Westen. You go north, I'll go south. Wenn du nach Norden gehst, gehe ich in den Süden. Choose. Du kannst entscheiden. And Lot chose Sodom. Und Lot hat Sodom gewählt. In the direction of Sodom. Und das Land in Richtung Sodom. And it says in Genesis 13, after Lot left. Und im ersten Buch Mose 13, da steht, nachdem Lot gegangen war, God appeared to Abraham. Erschien Gott Abraham. And he said, Abraham, und er sagte, Abraham, I'm going to give you everything. Ich gebe dir alles. North, den Norden, south, den Süden, east, west. Den Osten, den Westen. Because God, because Abraham let God choose. Weil Abraham Gott entscheiden hat lassen. Psalm 47:4. Im Psalm 47:4. And this is meekness. Das ist Sanftmut. I will let God choose. Ich lasse Gott wählen. But to be meek, we have to let something. Something has to leave our hands. Um sanftmütig zu sein, dann müssen wir etwas aus unseren Händen lassen können. You can't hold it and say, okay, God, you choose. Du kannst dich nicht dran festklammern und sagen, Gott, du kannst dich es wählen. Abraham put Isaac on the altar. Abraham legte Isaac auf den Altar. He took the knife. Er nahm das Messer. And he was ready to offer Isaac. Und er war schon drauf und dran, den Isaac zu opfern. He didn't play this game with God like, okay, I'm going to offer him right now. Er hat nicht so ein Spielchen mit Gott gespielt. Okay, gleich opfere ich ihn. Here I go. Jetzt fange ich gleich an. If you want to stop me now. Wenn du mich aufhalten willst, dann halt mich jetzt auf. No. Nein. He let it go. Er hat es losgelassen. It was out of his hand. Er hat es nicht mehr in der Hand. And that will be the test for all of us as to whether we are meek or not. Und darin wird sich entscheiden, ob wir sanftmütig sind oder nicht. We have lost control of it. Wir haben die Herrschaft über etwas because aufgegeben. We put it in God's hands. Weil wir sie in Gottes Hände gelegt haben. Whether it's a relationship, ob das in Bezug auf eine Beziehung or a ministry, ist, oder einen Dienst, or a possession, oder einen Besitz, or anything. Egal was. God will ask us, put this on the altar. Gott wird von uns verlangen, lege es auf den Altar. Let me test your meekness. Lass mich deine Sanftmut prüfen. Do you trust me for your inheritance? Vertraust du mir im Hinblick auf dein Erbe? Or have you already decided what you want? Oder hast du schon entschieden, was du haben möchtest? Have you already figured out in your mind what you're after? Hast du dir schon in deinem Kopf ausgerechnet, wonach du trachtest? Because when we already figure out what we want, denn wenn wir ja schon beschlossen haben, was wir wollen, then people become our enemies. Dann werden die Leute unsere Feinde werden. Because anything that stands in between what we want, denn alles, was uns im Wege steht, um das zu bekommen, was wir wollen, das ist jetzt ein Problem. But if we have given it over to God, aber wenn wir es an Gott gegeben haben, God, what do you want? Gott, was willst du? What do you want for this church? Gott, was willst du für diese Gemeinde? I don't care whether we have this building or not. Es ist mir egal, ob wir dieses Gebäude kriegen oder it's nicht. It's just a building. Es ist nur ein Gebäude. It's just bricks and sheetrock and some lights. Es sind nur Ziegeln und Rigips und ein paar Lichter. But if God wants us to have this. Aber wenn Gott will, dass wir es haben. Because God has a plan. Weil Gott einen Plan hat. Then amen. Dann sage ich and Amen. If God doesn't want us to have this, why would we want to be in this building? Aber wenn Gott nicht will, dass wir das Gebäude haben, warum sollten wir dann hier sein wollen? If we trust the goodness of God, wenn wir auf die Güte Gottes vertrauen, we go by faith. Dann gehen wir im Glauben. Always committing it to the Lord. Und wir geben es immer dem Herrn hin. And this is meekness. Und das ist Sanftmut. Lord, you are choosing. Herr, du willst aus. And in that process, things must leave our hands. Und in diesem Prozess müssen wir die Dinge aus der Hand geben. Relationships must leave our hands. Wir müssen die Beziehungen aus unserer Hand Lord, geben. I'm not going to control this. I'm not going to manipulate this. Herr, ich möchte da nicht über den anderen herrschen oder ihn manipulieren. This is yours. Das gehört dir. And it is not in my control. Und es ist nicht unter meiner Kontrolle. If this is to be part of my life, wenn das Teil meines Lebens sein soll, dann musst du es bewirken. I'm not doing it. Ich mache es nicht selber. The meek shall inherit the earth. Die Sanften werden die Erde erben. Now there's a lot of pushing and shoving. Es gibt da sehr viel Ellbogentechnik. In Christianity. Im Christentum. There is more carnality than there is spirituality. Es gibt mehr Fleischlichkeit als Geistlichkeit. People are not meek. Die Leute sind nicht sanftmütig. That's why there's so much jealousy. Und deswegen gibt es so viel Neid. That's why people become so bitter. Deswegen werden die Leute so verbittert. People who become bitter are people who had their expectation in people. Leute, die verbittert sind, sind es deswegen, weil sie ihre Erwartungen in die anderen Leute gesetzt haben. I'm not bitter at anybody. Ich bin nicht verbittert über niemanden. Ich bin zwar ein paar Mal oder öfter enttäuscht worden. I'm not bitter, aber ich bin nicht verbittert. Because my inheritance from the Lord does not depend on them. Denn mein Erbe vom Herrn hängt nicht von ihnen ab. You go east, I'll go west. Du gehst nach Osten, dann gehe ich nach Westen. It's just the people that, you know, if they go east and I go west, then they come west. Das Problem ist nur, wenn sie zuerst nach Osten gehen und ich nach Westen und dann kommen sie auch nach Westen. Yeah, ich habe mir gedacht, west, dass du go well, in den decide. Osten gehst. You want to go west, I'll go east, you know? I just want freedom in Christ, that's all. Ich möchte einfach nur Freiheit in Christus. I don't want a problem. Just give ich me freedom keine in the Probleme. Lord. Gib mir einfach nur Freiheit im Herrn. But there's a lot of pushing and shoving. Aber da gibt's sehr viel Kampf und Streit. Because there's a lack of meekness. Wegen dieses Mangels an Sanftmut. Meekness is a fruit of the Spirit. Die Sanftmut ist ein Frucht des Heiligen Geistes. In Galatians 5:23. In Galater 5:22. Let's turn to Galatians 5, by the way. Gehen wir zu Galater 5. Now our inheritance in Revelation chapter 21. Unser Erbe in Offenbarung 21. You can keep your finger in Galatians 5. Ihr könnt euren Finger in Galater 5 lassen. Also turn to Revelation 21. Und blättert auch zu Offenbarung 21. And you see something interesting in verse 7. Und im Vers 7 sehen wir etwas Interessantes. The Lord says, he who overcomes shall, this is John. John says, he who overcomes shall inherit these things. Johannes schreibt, wer überwindet, wird dies erben. Is that John or the Lord speaking now? It's the Lord. Sagt das jetzt Johannes oder der Herr? Der Herr. It's the Lord. Wow. Es ist der Herr. Okay, listen up. He who overcomes shall inherit these things. Wer überwindet, wird dies erben. And I will be his God and he will be my son. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. But for the cowardly, aber den Feigen and unbelieving, und Ungläubigen and abominable, und mit Gräueln befleckten und Mördern and immoral persons, und Unzüchtigen and sorcerers, und Zauberern and idolaters, und Götzendienern and all liars, und allen Lügnern, their part will be in the lake that burns with fire and brimstone, which is the second death. Ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt? Das ist der zweite Tod. Now those who overcome, diejenigen, die überwinden, will inherit all things. Werden alle Dinge erben. There's a second category of people. Es gibt eine zweite Kategorie von Menschen, who will inherit the lake of fire, die den Feuersee erben werden. But there's also a third group of people. Und es gibt noch eine dritte Gruppe von Menschen. Revelation 21 speaks of two polarized groups. Die Offenbarung 21 spricht von zwei Gruppen, die einander entgegengesetzt sind. One group that was God's intention. Eine Gruppe, die nach der Absicht Gottes lebte. They overcame by faith. Sie überwanden durch den Glauben. By exercising meekness and the fruit of the Spirit. Indem sie Sanftmut und die Frucht des Geistes ausüben. Und sie erben alles. As God had intended for them. Genauso wie es Gott beabsichtigt hatte für sie. There is the second group that is the opposite of them. Und dann gibt's die zweite Gruppe, die sind das genaue Gegenteil. Who lose everything. Und die verlieren alles. Including entrance into the kingdom. Einschließlich des Zutritts zum Himmel. And they spend eternity in the lake of fire. Und sie werden die Ewigkeit im Feuersee verbringen. Now there is a third group of people. Und dann gibt es eine dritte Gruppe von Menschen. And I want to read this in Galatians chapter 5. Und ich möchte das in Galater 5 lesen. Now I'm not sure if this is the second or the third group of people. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das die zweite oder die dritte Gruppe von Menschen ist. You can decide. Ihr könnt das selber entscheiden. It is definitely an application to the second one. To one of the two. Es lässt sich definitiv auf eine der zwei anwenden. Verse 19. Vers 19. Now the deeds of the flesh are evident. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, which are immorality, es sind Unzucht, impurity, Unreinheit, sensuality, Ausschweifung, idolatry, Götzendienst, sorcery, Zauberei, enmities, Feindschaften, strife, Hader, jealousy, Eifersucht, outbursts of anger, Zornausbrüche, disputes, Selbstzüchteleien, dissension, Zwistigkeiten, factions, Parteiungen, envying, Neiderei, drunkenness, Trinkgelage, carousing, Völlerei, and things like these, und dergleichen, of which I forewarn you, just as I have forewarned you, that those who practice such things, von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, shall not inherit the kingdom of God. Das Reich Gottes nicht erben werden. Now think with me. Denkt mit mir nach. How much of this have you seen in Christianity? Wie viel von dem habt ihr unter den Christen schon gesehen? Immorality. Unzucht. How much have we seen this among brothers and sisters? Wie viel davon haben wir schon unter Brüdern und Schwestern gesehen? Impurity. Unreinheit. Sensuality. Ausschweifung. Idolatry. Götzendienst. That can be with a computer, that can be with a car, a house, anything. Dein Götze kann dein Computer sein, dein Haus oder etwas anderes. Sorcery. Zauberei. You can put drugs in there. Und da kann man auch die Drogen dazu zählen. Enmity. Feindschaften. That's prejudice. Das sind Vorurteile. How many Christians are free of prejudice? Wie viele Christen sind vorurteilsfrei? I remember talking to the elders of one church. Ich habe mal mit den Ältesten einer Gemeinde gesprochen. And I said, can we send this Polish family to your church? Und ich habe gesagt, können wir diese polnische Familie in eure Gemeinde schicken? Oh, no. Und die haben gesagt, nein. Our Austrians will not accept that. Das würden unsere Österreicher nie akzeptieren. They won't like that. Die würden das überhaupt nicht mögen. What are you teaching these people? Und ich habe mir gedacht, was lehrt ihr euren Leuten? You come on Sunday to praise the Lord? Man kommt am Sonntag, um den Herrn zu beten. And you will not allow a Polish family to praise the Lord with you? Zu preisen. Und ihr wollt es nicht zulassen, dass eine polnische Familie den Herrn mit euch preist. Das ist ein Vorteil. In the church. In der Gemeinde. Strife. Hader. How much strife do we see at times in our own church? Wie viel Hader und Streit sehen wir manchmal in unserer eigenen Jealousy. Gemeinde? Oder Eifersucht. Outbursts of anger. Zornausbrüche. Disputes. Zwistigkeiten. Right? Debating and arguing about things. Streiten und debattieren Divisions. Über Dinge. Factions. Parteien. Envy. Neidereien. Drunkenness. Trinkgelage. You ever met a Christian that got drunk? Habt ihr schon jemals einen betrunkenen Christen getroffen? There was three evangelists that got drunk after we were on the street. Ich habe mal drei Evangelisten gesehen, die betrunken waren, wie wir auf der Straße waren. After we preached to the unsaved that they should repent of their sin and come to the Lord. Nachdem wir den Unerretteten gepredigt haben, dass sie sich von ihrer Sünde abkehren sollen und zum Herrn kommen sollen. I watched three guys who preached on the street put so much beer down they didn't even know how to think. Ich habe drei Burschen gesehen, die haben auf der Straße gepredigt und haben dabei so viel Bier in sich hineingeschüttet, dass sie nicht einmal mehr denken konnten. Carousing. And things like these. Völlereien und dergleichen. Now, if we see all of this at times in our midst. Wenn wir all das manchmal in unserer Mitte sehen. Either this is saying that any one of us can spend eternity in hell. Entweder sagt das aus, dass jeder von uns die Ewigkeit in der Hölle verbringen kann. Or there is an application to us in light of losing part of our inheritance. Dass sich das so auf uns anwenden lässt, dass wir Teile unseres Erbes verlieren. Now here's a question. Why would Paul warn the Christians? Und die Frage stellt sich, warum würde Paulus die Christen warnen? Either he's speaking to the whole church. Entweder spricht die ganze Gemeinde an. Because he knows there's some unsaved people in the church. Weil weiß, dass da einige Unerrettete in der Gemeinde sind. Or he sees this in the church. Oder er sieht das in der Gemeinde. And he's saying, I'm telling you. Und er sagt, ich sage euch. Number one, erstens, people who practice these things. Leute, die solche Dinge praktizieren. And never get convicted that these things are wrong. Und niemals überführt werden, dass diese Dinge falsch sind. You're not going to see them in heaven. I promise you that. Die wirst du nicht im Himmel sehen. Das verspreche ich dir. They will never inherit heaven. As a destiny. Die werden niemals den Himmel erben als Ort, also Bestimmungsort. So if he's saying this, wenn er das sagt, and there are Christians who know it's wrong, und es gibt Christen, die wissen, dass es falsch ist, but continue to practice it in part, aber die praktizieren das trotzdem weiterhin teilweise, because of a lack of meekness, aus Mangel an Sanftmut. What will happen? Was wird dann passieren? 1 Corinthians 3:15. 1. Korinther 3:15. We will stand before the Lord. Wir werden vor dem Herrn stehen. We will be saved. Wir werden errettet sein. But we will lose our inheritance. Aber wir werden unser Erbe verlieren. There's a loss of reward. Es wird einen Verlust unseres Lohnes geben. And some people say, I don't care. Und manche Leute sagen, ist mir egal. As long as I'm there, I don't care. Solange ich im Himmel bin, ist mir alles andere egal. Really? Wirklich? Really? Wirklich? No eye has seen, no ear has heard. Kein Auge hat gesehen, kein Ohr hat gehört. What God has prepared. Was Gott bereitet hat. For those who love him. Vorbereitet hat für die, die ihn lieben. That. Das ist dir egal. And when the new earth is formed. Und wenn die neue Erde gebildet wird, and is just unbelievable, und unglaublich schön and ist, God begins to say, this is yours and that's yours and I want you to take care of that and you go with these 200 angels there and you're Gott, in charge of that. Und Gott sagt, das gehört dir und ich möchte, dass dir gehört, dass dir gehört und du gehst mit 200 Engeln dorthin und du herrschst darüber. Und dann stehst wow, du da. This is so much fun. And what's mine? Und du sagst, das ist so schön. Und was gehört mir? What? Was ist für mich? What's mine? Was kriege ich? Nothing. Nichts. What do you mean? Was soll das heißen? Nothing. Nichts. Nothing's yours. Dir gehört nichts. Don't you remember? The meek shall inherit the earth. Erinnerst du dich nicht, die Sanftmütigen werden das Land besitzen? Ja, das stand doch in der Bergpredigt, Herr, nicht? Genau, im Vers 5. You heard that message on a Wednesday night. Du hast diese Predigt gehört an einem November 30th, 2005, didn't you? Am 30. November 2005, nicht wahr? Didn't take it serious. Du hast das nicht ernst genommen. That verse applied to this time. Dieser Vers hat sich gilt für diese Zeit. The meek shall inherit the earth. Die Sanftmütigen werden das Land erben. And you were not meek. Und du warst aber nicht sanftmütig, oder? How about the strife that you caused in the church? Wie war es mit all den Streitigkeiten, die du in der Gemeinde I remember verursacht when you got the building. Ich erinnere mich, als ihr das Gebäude gekauft habt. Damals, als ihr den Vertrag unterzeichnet habt, am Mittwoch um 6 Uhr abends. What was all that debating and arguing about who gets what portion of the building? Was sollte dann all diese Streitereien, wer welchen Teil des Gebäudes kriegt? All that strife and jealousy. All diese Zwistigkeiten und dieser Neid. You were a part of that, weren't you? Du warst doch da. Matter of fact, I remember you were right in the middle of that, weren't you? Ich glaube, du standst sogar da wirklich im Zentrum. That will happen, I'm sure. People will be tempted. Das wird passieren, und ich bin mir sicher, und die Leute werden in Versuchung geraten. With this philosophy that, you know, the noisiest hinge. Mit dieser Philosophie, dieses Scharnier, das am lautesten ist. Kriegt das Öl. No. Nein. The meekest hinge gets the oil. Das sanftmütigste Scharnier bekommt das Öl. Not the person who complains and moans and makes all the noise in the flesh. Nicht der, der sich beklagt und raunzt und der sehr viel Lärm macht im Fleisch. Get the attention for a moment. der kriegt vielleicht die Aufmerksamkeit für einen Moment. The meek inherit the earth. Aber die Sanftmütigen erben das, die Erde. You know, the strong and the forceful, die Starken und die Gewalttätigen, might seem like they inherit something, vielleicht scheint es so, als ob sie etwas erben because würden, they take it. Weil sie es mit Gewalt an sich reißen. But the Lord has the last word. Aber der Herr hat das letzte Wort. And if you look over years of time, und wenn du jahrelang dazu siehst, the meek inherit the earth. Wird sich herausstellen, die Sanftmütigen erben the meek das Land. Find their place in the will of God. Die Sanftmütigen finden ihren Platz im Willen Gottes. And when we stand before the Lord, und wenn wir vor dem Herrn stehen, and he begins to give out the inheritance for eternity, und wenn er beginnt, das Erbe auszuteilen für die ganze Ewigkeit, 10,000 years later, that person is still sitting there like, nach 10,000 Jahren wird diese Person noch immer dort stehen. What do you want? Well, Lord, you know, I've been on the earth 10,000 years now, and Herr, ich bin jetzt 10,000 Jahre auf der Erde. Und? And? Und? What do you want? Was willst du? My word was clear. Mein Wort war klar. The inheritance is eternal. Das Erbe ist ewig. Read about it in 1 Peter chapter 1. Lies darüber nach im 1. Petrus 1. It is imperishable. Es ist unvergänglich. It is reserved for us in heaven. Es ist für uns im Himmel aufbewahrt. Eternal, it cannot fade away. Es ist ewig, es kann nicht vergehen. So in billions of years, und in Milliarden von the Jahren, earth is still there and it is my inheritance. Wird die Erde noch immer da sein und es wird mein Erbe sein. Is it worth being meek? Ist es wert, sanftmütig zu sein? It's worth it. Ja. Lord, Herr, I am not going to fight in the flesh for this. Ich werde nicht im Fleisch darum kämpfen. I give it to you. Ich überlasse es dir. You decide. Du entscheidest. You choose my inheritance. Du wählst mein Erbe aus. And I will trust you for it. Und ich werde dir vertrauen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel. We are before you. Wir stehen vor dir. As a people. Als dein Volk. And there is so much at stake. Und es steht so viel auf dem Spiel. Our life is so short. Unser Leben ist so kurz. Some of us in this room will be with you within the next 10 years. Manche in diesem Raum hier werden in den nächsten 10 Jahren bei dir sein. Maybe. Vielleicht. Maybe some in less than 5. Vielleicht manche schon früher als in 5 Jahren. Surely most of us within 50 years. Und die meisten von uns sicherlich in den nächsten 50 Jahren. Lord, we want to be meek. Herr, wir möchten sanftmütig sein. We thank you for your promises. Wir danken dir für deine Verheißungen. That allow us, Father, to be meek. Die es zulassen, dass wir sanftmütig werden. Lord Jesus, we pray for the signing of the contract on our building. Herr, wir beten für die Unterzeichnung des Vertrages für unser Gebäude. We put this in your hands. Und wir legen es in deine Hände. We trust you, Lord. Wir vertrauen dir, Herr. Thy will be done. Dein Wille geschehe. On earth as it is in heaven. Wie im Himmel so auch auf Erden. We love you tonight, Lord. Wir lieben dich, Herr. Lord, we want to be a meek people. Herr, wir möchten sanftmütige Menschen sein. Not my will, but thy will be done. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Thank you, Jesus, that meekness comes from you. Danke, Jesus, dass die Sanftmut von dir kommt. We don't have meekness on our own. Wir können nicht aus uns selbst heraus sanftmütig it sein. It is a fruit of the Spirit. Es ist eine Frucht des Geistes. Bless these words to our hearts. Segne diese Worte in unserem Herzen. So that our inheritance will be sure. Damit unser Erbe gesichert ist. And bless our prayer time. Und segne unsere Gebetszeit. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.